Mutationen. Die Mutation eines Menschen Mutationen. Die Mutation der Natur Mutationen. Die Mutation eines Menschen Mutationen. Die Mutation der Natur. Es ist ein Virus, der euch in die Angst versetzt. Doch glaubt mir, die Sache erfüllt nur ihre Zweck. Die Krone der Schöpfung, ich nehme sie euch weg. Der Dreck der Evolution, zu was seid ihr nur geworden? Ob Mode geschehen für Religion im Namen eines Königs für den Erhalt seines Throns. Das Volk im Spott und Ton von denjenigen, die herrschen. Doch der Herr, der Herrscherin der himmlischen Worten, er schickt euch ein Geschenk auf die Erde hinab. Während die Sonne lacht, wird der Tag zur ewigen Nacht. Finsternis breitet sich aus über den gesamten Planet, bis alles untergeht oder in den Flammen steht, die seine Ankunft verkünden. Wie der Außenring der Sonne bringe ich euch das Feuer, das die Menschheit endlich läutert und zur Umkehr animiert. Solltet ihr die Warnung ignorieren, wird eure Sünde euch auf ewig verstehen. Wie der Außenring der Sonne bringe ich euch das Feuer, das die Menschheit endlich läutert und zur Umkehr animiert. Solltet ihr die Warnung ignorieren, wird eure Sünde euch auf ewig verstehen. Wirklich, dass ihr einfach so entkommt. Keine Proteste, keine Demo, das ist alles für umsonst. Vor euch gab es Zivilisationen, die ausradiert wurden. Wenn das was erreicht ist, der Schatten wird zu Licht und Licht wird zu Schatten. Auf dem sinkenden Schiff sammeln sich die Ratten, um über Bord zu gehen. Ihr wollt die Erde mit euch nehmen, doch sie wehrt sich. Und das mit allen Mitteln, einen Parasiten abzuschütteln. Falls das nicht reicht, greife ich mit ein, verwehre euch den Sonnenschein und werfe einen Meteor. Kilometer groß sollte er wohl sein. Der Einschlag bringt das Leid in jeden Winkel dieser Erde. Ein Massensterben, das ist mein Begehren. Um umzukehren, ist es viel zu spät. Ihr habt gelebt und ich werde es euch nehmen. Seht ihr den Himmel und sprecht euer letztes Gebet. Wie der Außenring der Sonne bring ich euch das Feuer, das die Menschheit endlich läutert und zur Umkehr animiert. Solltet ihr die Warnung ignorieren, wird eure Sünde euch auf ewig verfehlen. Wie der Außenring der Sonne bring ich euch das Feuer, das die Menschheit endlich läutert und zur Umkehr animiert. Solltet ihr die Warnung ignorieren, wird eure Sünde euch auf ewig verfehlen. Wie der Außenring der Sonne bring ich euch das Feuer, das die Menschheit endlich läutert und zur Umkehr animiert.